null Reflexion. Contain, destroy. Citri, zwei Odyssee, Teaser vor. Wir zählen nicht. Wir waren nur im Tierarzt Band. Nur 3 bis 3 flüstert Neonblau. Radio Nolon. Ein Fluch, ein toxischer Bauch. Geruchlos ölig, eine Creme, die schweigt. Polymer Matrix legt sich an, die Epidermis beugt. Silizium, Dioxid, Nanobrücken brechen Licht. 400 bis 700, doch real bleibt ohne Bericht. Photonen, Absorber, senken die Sichtbarkeit. Subsurface, Scattering, widerlegt die Machbarkeit. Nitrierte Seitenketten, Adhäsionen so fein, doch jeder Takt im Körper schreit. Das darf nicht sein. 90 Sekunden, bis die Haut verschwindet. 12 bis 15, dann der Kreislauf erblindet. Unter 5% Sicht, der Preis viel zu hoch. Contain, destroy, wir sagen es noch. Straße, Tresorraum 3. Akten blättern wie ein Alibi. Operative Unsichtbarkeit. Ein Wort aus Eis, doch V12 fällt. Leben bricht im Kreis. Kleidung bleibt sichtbar, es sei denn nass. Praktisch null, ein taktischer Fauxpas. Formeln kollidieren, C4206, der zweite 12, C4 doch jede Zeile fragt, wozu? C206C2, wir contain, destroy. Spektrale Masken, IR bleibt scheu. Absorption steigt, Emission unklar. Kardische Last, dein Körper in Gefahr. Systemische Toxizität, Proteinkaskade. Kardiovaskulärer Drop, die letzte Parade. Im Fern, IR, am TA-Zaum so dicht. Doch Menschlichkeit bleibt die Sicht. Observe, contain, destroy. Schleier, Kanten leuchten glasig, der Rest wird immer leiser. Perlin flimmern, Noise im Blau, ein Gespenst im Frame, doch tödlich genau. Alpha steigt am Rand, im Kern fast leer. Chromatische Ränder, Magenta, Grün so schwer. Null Reflexion, ein digitaler Schein.